Deutschlandfunk. Nachtradio. Im Nachtradio hören Sie den zweiten Teil des Soundchecks. Snake Eye in Erinnerung an den Musiker und Produzenten Jim Dickinson. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Hallo. Dickinson, seine Band Mud Boy and the Neutrons 1992, Slum die Slum hieß der Titel. Dickinson war Teil der Musik aus Memphis, Tennessee. Wenn er irgendwo akzeptiert worden ist, vorausgesetzt er ist akzeptiert worden, dann in Memphis. Und Elvis hat er nie getroffen, hat er mal erzählt. Er hat ihn zweimal in der Öffentlichkeit gesehen, nicht auf der Bühne. Und er hat gewartet auf einen Telefonanruf von Elvis, aber Elvis hatte seine eigenen Pianisten. Das Interessante an Elvis waren die Gespräche mit Bob Dylan, als er sich mit Dylan, also Dickinson, mit Dylan über Memphis unterhielt. Denn Dylan war voller Ehrfurcht vor Elvis Presley, warum hätte er es nicht sein sollen. Aber es war für Jim Dickinson wohl schön, dass er es war. Zu Bob Dylan gleich. Hier ist erst einmal G-Love, ein Song von G-Loves CD Coast to Coast Motel. Dickinson, Produzent und E-Piano. Sometimes G-Love. Place I got to be. Hold tight. was I going? It's true, I got to go my own. Need someone to warm my soul. I don't know a soul. I get a bowl of soup. I feel a warm. I feel a warm. I'm asking to a lolly guy. Don't tell me nothing. One thing I'll see. The people's they need. You look up on my brother. My brothers, they're all gone too far to draw. I try to stay alive. Sometimes you know what's on my mind. Sometimes you know what's on my mind. Sometimes you know what's on my mind. Sometimes, sometimes, sometimes. Trust me, I met this girl. She really loved me, I made some noise. Oh, that was ugly, see, I played myself. I can't get lucky, what's your say? What's your thinking? Always thinking, much to learn, time to burn. slipping where I come from, down in Mississippi where I belong. We're down. We're down. Mississippi. Also, it's the home of my wife. You know I feel just like a lucky man. Get away with my life. I'm Down in Mississippi, Jim Dickinson selbst 1997 geschrieben, der Song von J.B. Lenoir, ein alter Bluesmann, der in den 40er und 50er Jahren Erfolg hatte. Kann man von Erfolg in seinem Fall reden, ja, und dann 1967 relativ jung, 29 geboren, J.B. Lenoir, überraschend starb zu Bob Dylan. Lately I've been thinking about Jim Dickinson and how good it would have been to have him here. Das war ein Zitat aus Bob Dylans Chronicles Volume 1, also dem ersten Teil seiner Erinnerung. Neulich habe ich an ihn gedacht, an Jim Dickinson, und wie gut es gewesen wäre, ihn hier zu haben. Nun, Bob Dylan, Time Out of Mind. Jim Dickinson hatte ihn einige Male, also Dylan, privat getroffen. Er hatte ihm bei den Aufnahmen zu Shot of Love zusehen können. Doch das einzige Mal, dass er mit ihm arbeitete, war eben Time Out of Mind, Bob Dylans 30. Studioalbum. Und erinnert sich Jim Dickinson, das war erstaunlich. Das Einzige, was ich über Dylan sagen kann, ist, viele Dinge im Leben sind enttäuschend. Dylan war es nicht. Es war eine unglaubliche Erfahrung mit ihm. Und Dickinson spielt auf Time Out of Mind auf fast allen Songs Keyboards. Das erste Zusammentreffen. Sie hatten ihm, also Dickinson, gesagt, auf dem Weg zur Session in Miami, seht ihn, Dylan, nicht an, sprecht ihn nicht an. Am Abend der ersten Session stand er, Dickinson, dann draußen auf dem Parkplatz und rauchte einen Joint. Dann kam Dylan. Er begann, ihm Fragen über Sleepy John Estes zu stellen, und von da an stand die Tür auf. Bob Dylan, Not Dark Yet.

wurde hier geboren und ich werde hier sterben gegen meinen Willen. Es sieht aus, als bewege ich mich, aber ich stehe still. Bob Dylan, Not Dark Yet. Alvin Youngblood Hart, ein Bluesmusiker, ein Countrymusiker, ein Soulmusiker, er hat alles Mögliche gemacht und auch mit ihm hat Jim Dickinson zusammengearbeitet. Etwa im Jahr 2000, Alvin Youngblood Hart, Jim Dickinson Piano und Produzent Cowboy Boots. All my life I've been trying to save to get a pair of cowboy boots. 16 years of my life I gave to get a pair of cowboy boots. I wanna go where the money's free. Hollywood is calling me. Oh, what a great big star I'll be in a pair of cowboy boots. Give me a job and go to work, giving lessons to wide up in a pair of cowboy boots. I'll be the tail of the Golden West in a pair of cowboy boots. That I see her face every time I close my eyes. cooked in your mind, underfed. She wanted me to talk, I couldn't get her to quit. It was a match made in high school. Somehow the pieces never really quite fit. But it was easy credit, no money down and years to pay in a hungry town. Yeah, in a hungry town, you better help me, I say. Just a driving around. They got no place to go, they got nothing to do. In this hungry town, you better take my advice. Don't listen to me. Just try to have some fun down on 61 and be all that you can be. 'Cause you're in a hungry town, y'all. I hear you. Wah, wah, wah. Man, you know, messing with this song done made me hungry. Come on, William, let's go get us some hot wings. Don't go. Let's set for it. Hungry Town, James Luther Dickinson nennt er sich in diesem Fall, eine Solo-CD. Nicht als Jim, sondern eben als James Luther Dickinson. Hungry Town hieß der Song und die CD, die heißt Free Beer Tomorrow aus dem Jahr 2002. Er hat nicht viele Solo-Alben, Solo-CDs gemacht in all den Jahren. Wenn man sich überlegt, dass er 1964, 63, 64 angefangen hat, mag bei Sun in Memphis, Tennessee bis 2009. Das sind einige Jahre. Und herausgekommen, Solo ist Dixie Fright, eine LP aus dem Jahr 72. A Thousand Footprints in the Sand, 97. Free Beer Tomorrow, 2002 hatten wir. Jungle Jim and the Voodoo Tiger, 2006. Fishing with Charlie, das war eine Spoken Word CD. Killers from Space, 2007. Und Dinosaurs Run in Circles, 2009, seine letzte CD. Noch ein Song von ihm, von James Luther Dickinson, If I Only Could Fly. Almost felt you touching me just now. Wish I knew which way to turn and go. Feel so good and then I feel so bad. Wonder what I ought to do. If I could only fly, if I could only fly, then I'd bid this place goodbye. come and be with you. But I can hardly stand, got nowhere to run. Another sinking sun, one more lonely night. Wind keeps blowing somewhere every day. They tell me things get better somewhere up the way. Just dismal thinking on a dismal day. Sad songs for us to bear. Sometimes I sing happy songs, but sometimes little things are wrong. Oh, I wish that they all could make you smile. Maybe tomorrow we could get away. Headed home now and I wanna stay. Wish that you could come with me when I go again. If I could only fly, if I could only fly, well then I'd bid this place goodbye. Come and be with you. Can hardly stand, got nowhere to run. Another sinking sun, one more lonely night. Could only fly, Jim Dickinson, James Luther Dickinson in diesem Fall. Er hatte mal eine Band, die hieß Snake Eyes, deshalb der Titel der Sendung. Er hatte mal eine andere Band, die hieß Ten High and the Trashed Romeos. Aus beiden Bands ist nichts geworden. Es ist aus einigen, was er machen wollte, nichts geworden, aber aus den meisten ist etwas geworden. Er hat zwei Söhne, Luther und Cody Dickinson, und die haben eine Band, die North Mississippi All-Stars. Irgendwie ist das auch seine Band, also die Band des Vaters. Er hat alle CDs der North Mississippi All-Stars produziert und er spielt hier und da auch mal mit Blues. North Country Hill Blues. Auf die Frage, ob es einen Unterschied zwischen weißer und schwarzer Musik gäbe, hat er gesagt, schwarze Musik ist besser. 2004 erschien eine CD von den North Mississippi All-Stars, die hieß Hill Country Review, aufgenommen live im Jahr 2004 mit Jim Dickinson, mit R.L. Burnside und mit ein paar anderen. Und davon hören wir zwei Titel, die es in sich haben, Shake Em On Down und Poe Black Maddie, die North Mississippi All-Stars, R.L. Burnside und Jim Dickinson. Coming, hat er mal gesagt, und I'm Just Dead, I'm Not Gone, das war eine Sendung zur Erinnerung an den Musiker und Produzenten Jim Dickinson, verstorben am 15. August 2009 im Krankenhaus in Memphis, Tennessee, an den Folgen einer Bypass-Operation, 67 Jahre alt geworden. Er war kein berühmter Musiker, aber er war ein guter. Das war's, Technik Christoph Buchheim, am Mikrofon war Knut Benzner, tschüss, schöne Nacht. Next song is written by the great Mr. R.L. Burnside. Black man who got dough. to get her hands long for my father, Mr. Aubrey Burnside. Yeah, this ain't about a party tonight, a family affair, bro. Ladies and gentlemen, Mr. Aubrey Burnside, the Reverend of the Blues. Getting along pretty good there. All right, they got to lay it down. They gonna lay it down. Black man has got